Freiheit oder Untergang? Warum Deutschland jetzt vor der Entscheidung steht. Von Markus Krall, gelesen vom Autor. Prolog. Der ewige kosmische Kampf. Kosmisch. Geht's auch eine Nummer kleiner? Werden Sie als geneigte Zuhörer wohl bei dieser Überschrift zuerst fragen. Die Frage mag aus einem Missverständnis darüber resultieren, was mit kosmisch eigentlich gemeint ist. Hier geht es nicht um den Krieg der Sterne. Hier geht es um eine Seinsfrage. Warum sind wir hier? Was ist unsere Aufgabe? Warum ist die Welt so beschaffen, wie sie ist? Es geht um das Grundsätzliche, das Philosophische oder anders formuliert, es geht um die Frage, welche Antworten wir auf die Frage nach dem Sinn des Lebens geben, was das für die Gestaltung der Gesellschaft bedeutet und welche Schlussfolgerungen staatsphilosophischer Natur wir daraus ziehen. Insofern die daraus resultierende Auseinandersetzung die Sinnfrage des Lebens berührt, ist sie kosmisch. Sie ist eine Grundfrage unserer Existenz. Zwei unversöhnliche Konzepte stehen sich dabei gegenüber. Einerseits das Konzept der Freiheit, das sich der Suche nach der Wahrheit verschrieben hat, und andererseits das Konzept der Unfreiheit, das sich dem Konzept der Wahrheit verweigert, indem es ihre Existenz als solche schlichtweg negiert. Man könnte es auch anders formulieren. Die Anhänger der Freiheit glauben an die Wahrheit, nehmen aber nicht den Anspruch, sie alleingültig zu kennen. So billigen sie jedem Menschen das Recht zu, nach ihr zu suchen. Die Protagonisten der Unfreiheit stellen die Existenz einer Wahrheit in Abrede und erheben zugleich ihren Anspruch, für alle anderen definieren zu dürfen, was Wahrheit ist. Die Suche des Individuums nach ihr ist damit verboten. Die große philosophische Suche nach Wahrheit zerfällt in unserem Leben in unendlich viele kleine Schritte des Lernens, die uns Stück für Stück näher an die tatsächliche Struktur der Realität und damit der Wahrheit führen. Der Weg, der uns dafür in der Schöpfung zur Verfügung gestellt wird, ist der von Versuch und Irrtum. Wir probieren etwas Neues aus, und egal, ob es funktioniert oder nicht, wir lernen etwas daraus, und sei es nur, dass eine bestimmte Sache unter den gegebenen Umständen nicht funktioniert hat. Auch der Markt ist ein solcher Prozess von Versuch und Irrtum. Er ist sogar derjenige Prozess, der uns in unserem Alltag, jedenfalls in einer halbwegs freien Gesellschaft, am häufigsten mit dem Konzept von Versuch und Irrtum konfrontiert. So gesehen ist der Markt nicht nur ein System zur Schaffung von Wohlstand, er ist auch eine gigantische Maschine zur Entdeckung und Erkenntnis der Realität und damit der Wahrheit. Er zerteilt die Straße, die zur Wahrheit führt, in unendlich viele kleine Abschnitte. Damit ermöglicht er es jedem Individuum, unabhängig von seiner Fähigkeit zu tiefgreifender philosophischer Analyse und Debatte, an diesem Prozess der Wahrheitsfindung teilzunehmen. Ich finde, dass das ein schöner Gedanke ist, denn der Markt erzeugt so offenbar mehr Inklusion unterschiedlichster Talente, Fähigkeiten und Neigungen in das Glücksgefühl der Wahrheitssuche als jede noch so gut gemeinte Indoktrination. Denn die gibt dieses Ziel vor, erreicht es aber nie. Wenn also ein Handwerksmeister einen kleinen neuen Trick erfindet, wie er mit irgendeiner kreativen Leistung seinen Kunden besser zufriedenstellen oder ein Problem für ihn lösen kann, dann stellt ihn das in der Folge nicht nur ökonomisch besser, denn er wird damit Geld verdienen, sondern er kann morgens zufrieden in den Spiegel sehen mit dem Gedanken, ich habe ein kleines Stück Wahrheit gefunden.